Erster, es wird ein Tag kommen, an dem Gott eingreift, und die Beute, die man von dir genommen hat, wird in deiner Stadt verteilt werden. Zweiter, ich werde alle Völker versammeln, um gegen Jerusalem zu kämpfen. Die Stadt wird erobert, die Häuser werden geplündert und die Frauen missbraucht. Die Hälfte der Stadtbevölkerung wird gefangen genommen, aber der Rest der Menschen wird nicht vollständig aus der Stadt vertrieben. Dritter, doch dann wird Gott erscheinen und gegen diese Völker kämpfen, genau wie er es früher an einem Kampftag getan hat. Vierter, an diesem Tag wird Gott auf dem Ölberg stehen, der östlich von Jerusalem liegt. Der Ölberg wird sich in der Mitte teilen und ein sehr großes Tal bilden, das sich nach Osten und Westen erstreckt, so dass eine Hälfte des Berges nach Norden und die andere nach Süden weicht. Fünfter, ihr werdet in das Tal meiner Berge fliehen, denn dieses Tal zwischen den Bergen reicht bis nach Asal. Ihr werdet fliehen, so wie ihr zur Zeit von König Usia von Juda vor dem Erdbeben geflohen seid. Dann wird Gott, mein Herr, erscheinen, begleitet von allen Heiligen. Sechster, an diesem Tag wird es weder Hitze noch Kälte oder Frost geben. Siebter, es wird ein besonderer Tag sein, den nur Gott kennt, ohne den üblichen Wechsel von Tag und Nacht, denn auch am Abend wird es hell bleiben. Achter, an diesem Tag werden frische Wasserquellen aus Jerusalem fließen. Die eine Hälfte wird zum östlichen Meer und die andere Hälfte zum westlichen Meer fließen, und das wird sowohl im Sommer als auch im Winter geschehen. Neunter, Gott wird dann König über das ganze Land sein. An diesem Tag wird es nur einen Gott und nur einen Namen für ihn geben. Zehnter, das ganze Land wird zu einer Ebene werden, von Geba bis Rimmen im Süden Jerusalems. Jerusalem selbst wird jedoch erhöht bleiben und fest an seinem Platz stehen, von den Toren bis zu den Königskeltern. Elfter, die Menschen werden dort wohnen, und es wird keinen Fluch mehr geben, so dass Jerusalem vor jeder Gefahr sicher sein wird. Zwölfter, dies wird die schreckliche Krankheit sein, mit der Gott alle Völker bestrafen wird, die gegen Jerusalem gekämpft haben, ihr Fleisch wird verfaulen, während sie noch stehen. Ihre Augen werden in den Höhlen verfaulen, und ihre Zunge wird in ihrem Mund verfaulen. 13. An diesem Tag wird Gott eine große Verwirrung unter sie bringen, so dass sie sich gegenseitig angreifen und jeder seine Hand gegen den anderen erhebt. 14. Auch Juda wird gegen Jerusalem kämpfen. Danach wird der große Reichtum aller umliegenden Völker gesammelt werden, darunter viel Gold, Silber und Kleidung. 15. Dieselbe Krankheit wird auch die Pferde, Maultiere, Kamele, Esel und alle anderen Tiere treffen, die sich in diesen Kriegslagern befinden. 16. Alle, die von den Völkern übrig bleiben, die gegen Jerusalem gekämpft haben, werden jedes Jahr nach Jerusalem kommen, um den Herrn, den König der Herrscharen, anzubeten und das Laubhüttenfest zu feiern. 17. Wenn aber jemand von den Völkern der Erde nicht nach Jerusalem kommt, um den Herrn, den König der Herrscharen, anzubeten, dann wird es in seinem Land keinen Regen geben. 18. Und wenn die Ägypter nicht nach Jerusalem kommen, um das Fest zu feiern, dann wird sie dieselbe Krankheit treffen, mit der Gott die Völker bestraft, die nicht zum Laubhüttenfest kommen. 19. Dies wird die Strafe für Ägypten und für alle Völker sein, die nicht zum Laubhüttenfest nach Jerusalem kommen. 20. An diesem Tag wird auf den Schellen der Pferde stehen, heilig für Gott. Und die Kochtöpfe im Tempel Gottes werden so groß sein wie die Schalen vor dem Altar. 21. Jeder Topf in Jerusalem und Juda wird für den Herrn, den König der Herrscharen, heilig sein. Alle, die opfern wollen, werden kommen, einen Topf nehmen und darin das Opferfleisch kochen. An diesem Tag wird es keine Händler mehr im Tempel des Herrn, des Königs der Herrscharen, geben.